Hallo, liebe Zuhörer zum Monero Mumble im Dezember 2021. Mit von der Partie sind wie immer Till und Krisha. Hallo, Till und Krisha. Hallo, Alex. Wir haben wieder eine themenbepackte Sendung, die letzte Sendung in diesem Jahr 2021. Und da werden wir natürlich wie üblich einsteigen mit den Zahlen, Daten, Fakten im Monero-Universum. Und dann gehen wir über zu den Updates, die sich gerade so tun, was es beim Netzwerk für Updates gibt, bei den Wallets, was die Atomic Swaps so tun. Und heute legen wir auch einen besonderen Fokus eben auf die Hard Fork, weil da was im Busche ist, sowohl was The Raffis angeht, als auch Version 15, also die nächste Hard Fork. Ja, und dann gehen wir über zum Tagesaktuellen sozusagen, was es da aus der Politik vor allem zu berichten gibt und was Chainalysis so treibt. Und am Ende geben wir noch ein paar Empfehlungen ab, vor allem Video und Audio. Dann würde ich sagen, steigen wir ein direkt mit den Zahlen, Daten, Fakten. Grisha, du hattest die zusammengetragen. Wolltest du die vortragen oder soll ich? Die kannst gerne du vortragen. Alles klar. Okay, dann heute mit Stand 12.12. haben wir folgende Zahlen zu vermelden, und zwar eine Monero-Emission von 18.029.123 emittierten XMR. Der Countdown zur Tail-Emission beträgt noch 24 Wochen und ein Tag. Also ihr wisst ja, ne, das geplante Datum ist Ende Mai 2022, rückt also auch immer näher. Ein Monero kostet aktuell 170 Euro beziehungsweise 0,00393840 Bitcoin. Die Größe der Blockchain beträgt aktuell 125,4 Gigabyte. Wir hatten aktuell 22.829 Transaktionen pro Tag. Nochmal zum Vergleich, der Höchstwert von 40.768 Transaktionen, den hatten wir vor gut einem Monat erreicht, am 10.11. Und die Monero Hashrate liegt aktuell bei 3 Gigahash pro Sekunde. Die Updates hatten wir, glaube ich, nicht aktualisiert. Ne? Die müssten wir, glaube ich, überspringen. Oder ist das? Hattest du das auch mitgemacht bei den Zahlen, Daten, Fakten, Grisha? Ja, wir haben Updates, ja. Ja, dann trag du dir doch vor, Grisha. Ja, gerne. Also, endlich mal wieder ein neues Release bei Monero. Und zwar sind wir jetzt bei Version 17.3.0. Wann kam sie raus? Vor 5 Tagen, sowohl für die CLI als auch für die GUI. Ich muss sagen, ich habe heute mal versucht, die GUI zu aktualisieren und habe quasi mit der alten Version, das war glaube ich 0.17.2.3, da kam jetzt noch keine Meldung, dass ein Update verfügbar sei. Also habe ich von getmonero.org die neue GUI-Version für Mac runtergeladen. Und ich habe hier eins dieser neuen MacBook Pros mit ARM-Prozessor und es hat einfach nicht funktioniert. Also die Application crasht bei mir sofort. Das heißt, ich musste wieder zur Version zurückspringen, für die GUI zumindest. Die CLI habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber wir können mal darüber sprechen, was jetzt alles so Neues gibt. So ein paar Highlights auf jeden Fall von dem Release sind, dass P2Pool jetzt Support hat, direkt in Monero. Und gleichzeitig gab es, ja, cool. Die GUI nutzt, also nee, also du verstehst es vielleicht falsch, es ist jetzt einfach unterstützt, dass diese Outputs von P2Pool direkt in die Wallet kommen. Ah, okay. Das ist ja ein anderer Mining-Prozess als Solo-Mining. Und damit es halt nicht als normale Transaktion erscheint, als normaler Input, sondern als wirklich Mining, gab es halt Support dafür. Aber ich meine, um ehrlich zu sein, das gab es schon vorher. Da steht jetzt halt Add P2Pool Support. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube nicht, dass P2Pool jetzt in Monero integriert ist. Aber korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ich glaube es auch nicht, weil P2Pool hat ja auch eine eigene Node, die man betreiben muss. Ne? Das wäre ja Overhead. P2Pool hingegen hat jetzt auch ein Update rausgebracht und hat dort Monero D rausgeworfen. Weil davor war es so, dass mit deiner P2Pool-Node auch immer eine MoneroD-Binary mit integriert war für bestimmte Checks. Und eben das ist jetzt unterstützt direkt in MoneroD, und zwar über die RPC-Schnittstelle. Wenn, also, Leute, ich rede hier mit Halbwissen, ja, aber so verstehe ich das zumindest, dass das jetzt möglich macht. Aber das heißt also, ein Monero D muss trotzdem vorhanden sein, nur bringt es das halt nicht mehr mit, sondern nutzt den vorhandenen. Ja, genau. Okay. Also P2Pool wird schlanker und ich kann auch gleich mal einen Blick werfen auf P2Pool. Die sagen, es gibt eine neue Flag, die heißt Now Random X. Das heißt, wenn man das hinzufügt, dann schaltet es den internen P2Pool Random X Hasher aus und tut es nur über Monero D, über den Hashing RPC API nutzen. Das speichert dem P2Pool dann Speicher, aber die Block Verification dauert dadurch länger. Ja, und die neue Monero D Binary unterstützt jetzt eben Commands für P2Pool. Und deswegen braucht P2Pool Monero D nicht mehr. Sehr cool. Ich überfliege jetzt hier noch ganz kurz nochmal die Change Notes von Version 17.3.0. Und guck, ob irgendwas Spannendes dabei ist. Also ich habe es jetzt gerade auch noch mal überflogen, aber ich habe zu dem ganzen Thema da jetzt ehrlich gesagt nichts gefunden von Support, P2Pool. Ja, okay. Aber Support Wildcard Cores ist vielleicht auch nicht schlecht. Gerade wenn man so Progressive Web Apps oder so Apps im Browser entwickelt, die kein Backend nutzen und man möchte mit Monero was machen. Bei Mac steht Fix Compilation on ARM. Allerdings bei Monero D CLI und nicht bei der GUI. Deswegen sollte ich vielleicht die CLI später nochmal ausprobieren. Tja, und ansonsten wurden noch einige Dependencies aktualisiert, wie OpenSSL, RandomX, Unwind und weitere. Und es gab wie immer Bugfixes und Performance Improvements. Ich habe meine Notes schon alle geupdatet. Wie sieht's bei euch aus? Ich noch nicht. Ich betreibe keine aktiven aktuell, deswegen nein. Alles klar. Was vielleicht für die Buchhalter unter euch auch noch spannend sein kann, die Beschreibung, also diese persönlichen Notizen, die man zu Transaktionen hinzufügen kann, die lassen sich jetzt auch über die GUI im CSV-Export mit exportieren. Das finde ich ganz sinnvoll, weil früher war das so, dass man halt diese persönlichen Notizen da nicht drin hatte oder diese Anmerkungen. Und dann wusste man natürlich nach einem Jahr nicht mehr, was war das überhaupt für eine Transaktion. Ah, das ist sehr gut. Und ich finde, genau solche Feature braucht es mehr, die praktisch die Funktionalität aus Monero raus exportieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, halt für einen Buchhalter oder so verständlich. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer, da vielleicht auch ein bisschen mehr Funktionalität zu bieten, wie zum Beispiel Umrechnungskurse in die Fiat-Währung zu dem Tag, wo die Transaktion passiert ist oder so. Und das als CSV zu exportieren, das ist schon echt klasse. Und ich hatte das selber, dass Labels verloren gegangen sind und man sich dann teilweise, ja, du sitzt vor der Wallet, wo du weißt, okay, ich hatte die schon mal, die ist jetzt hier in einem Restored State, aber ich habe keine Möglichkeit, die ganzen Nutzungsdaten wieder herzustellen, weil der Export halt gefehlt hat. Ja, genau, also das Problem hatte ich nämlich auch mal. Ich habe irgendwann mal eine Node neu aufgesetzt und hatte genau diese ganzen Transaktionsinformationen nicht mehr und wusste dann auch echt überhaupt gar nicht mehr, was was war. Und schön wäre natürlich auch, ich habe es mir jetzt nicht angesehen, ich sehe das hier nur in den Release-Notes, wenn man das dann auch noch irgendwie per Skript automatisieren könnte, dass der, was weiß ich, einmal im Monat so einen Export anlegt als Backup, das wäre schon echt nett. Und ja, vergleichbar wäre das Ganze ja mit dem Verwendungszweck bei einer Standard-Banküberweisung. Ne? Da hilft es ja auch sehr, wenn man diesen Verwendungszweck dabei hat, ansonsten weiß man nach einem Jahr auch nicht mehr, was es war. Und apropos Buchhaltung, diese Sendung wird heute gesponsert von Zefdesk. Nein, Spaß, leider nicht. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal auf moneromumble.de vorbei. Dort findet ihr Open Alias Addresses und dann schickt uns doch ein paar XMR, damit der Monero Mumble auch noch weiterlebt. Danke dafür. Aber Teile des Webspace werden gesponsert von Neuhaus IT, wenn ihr da mal klicken wollt. Also, was mir auch fehlt, ist eben irgendwie so eine Standardisierung zwischen Wallets, ja, dass man sagen kann, okay, ich exportiere zum Beispiel diese CSV auf der GUI und dann kann ich dieses gleiche CSV auch wieder importieren, entweder in die GUI oder in Cake Wallet oder Monerujo, weißt du, dass die alle so ein, ja, standardmäßig das unterstützen, weil das ist ja eigentlich nicht kompliziert, ja, eine CSV mit, was weiß ich, 4 oder 5 standardisierten Kolumnen mit einem einheitlichen Format und Encoding und dann einfach importieren, das ist ja, sollte ja machbar sein, oder? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Aber das müsste dann halt vom Monero-Projekt auskommen, ne? Genau, halt irgendwie so eine Schnittstelle in der Wallet dann, dass die diese CSV-Datei einlesen kann und verarbeitet und intern halt die Labels dann wieder anlegt, so wie sie gematcht werden. Ich weiß gar nicht, also Bitcoin ist ja so der große Bruder. Wisst ihr, wie das da ist mit den Exporten? Gibt es da so ein standardisiertes Format? Also ich weiß es zum Beispiel von Wasabi Wallet. Die haben, weil Wasabi Wallet ist ja sehr privacy-orientiert und die geben dir eben die Möglichkeit, in der Wallet die einzelnen Outputs anzuzeigen. Ja, also wenn angenommen, du hast, 100 Bitcoin und die sind aber nicht in einem Output, sondern in drei verschiedenen, ja, zwei, die 25 Bitcoin sind und einer, der 50 Bitcoin ist, dann siehst du in Wasabi Wallet drei Bitcoin, wohingegen bei Blue Wallet oder einer Mobile Wallet würdest du halt einfach sehen 100 Bitcoin und wenn du eine Transaktion tätigst, dann sucht die Wallet intelligent aus, welcher Output ausgegeben wird. Und deswegen ist in Wasabi eben auch dieses Labeling ziemlich wichtig, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Labels, die du in Wasabi anlegst, auch portable sind auf andere Wallets, weil eben Bitcoin-Wallets sich schon sehr stark unterscheiden von der Funktionalität, die sie implementiert haben, dadurch, dass Bitcoin ja auf Softforks aufbaut und nicht auf Hardforks, so wie bei Monero. Deswegen würde mich eigentlich wundern, wenn da so ein Standard existiert. Genau, das meine ich. Also es gibt dann keinen Standard vom Bitcoin-Core-Team, sondern nur eigene Standards der jeweiligen Clients. Also ich weiß es nicht, aber davon würde ich ausgehen, ja. Okay. Gut, dann waren das die Updates zu den Wallets und zum Mining bei Haveno und BISC. Hat sich da was getan? Wisst ihr das? Wir können ja mal on the fly reingucken. Also bei BISC ist die letzte Version vom 26. Oktober. Also das heißt, da hat sich seit der letzten Sendung nichts geändert. Bei Haveno, hat jemand das GitHub-Repo zur Hand oder habe ich das mit verlinkt? Ja, ich habe das Repo zur Hand. Da ist der letzte Commit von vor 4 Tagen von Utzer. Also die sind sehr aktiv. Wie genau, aber immer noch kein Release, ne? Nee, die haben noch keinen Release, aber die sind sehr professionell unterwegs mit den ganzen, also wenn man sich die Git-Seite, Git-Readme anschaut, die sind schon gut aufgestellt. Ja. Haben auch mehrere IRC-Channels, wo man reingehen kann, wenn man mithelfen will. Also sehr gut. Die haben auch richtig krasse UI-UX-Designer da dabei. Also ich finde, das sieht super benutzerfreundlich aus. Hast du da schon Mockups gesehen? Ja, da gab es schon Screenshots auf Reddit. Vielleicht suche ich die gleich mal raus und wir packen die in die Shownotes. Okay. Ja, bin ja sehr gespannt. Also das wäre ja echt eine schöne Sache, ne? Dass bald mal das Licht der Welt erblicken würde. Ja, ähnlich sieht es bei Farcaster aus. Da ist auch sehr aktiv, wird gecodet und gemerged. Farcaster ist ja die Atomic Swap-Implementierung von Hashed und also von Joel Guger. Der hat auch einen sehr guten Talk gehalten bei dem Chaos Computer Kongress vor, glaube ich, 2 Jahren oder so, wo er eben Farcaster, also die Monero Bitcoin Atomic Swap Implementierung vorgestellt hat oder Implementierung des Protokoll. Und Farcaster ist jetzt eben die Implementierung dazu. Und was hier auch ganz interessant ist, jetzt in der kürzlichen Vergangenheit wurde ja Taproot auf Bitcoin aktiviert. Ja, beziehungsweise Taproot ist jetzt voll da in Bitcoin und man kann die Technologie in seiner Wallet integrieren und nutzen. Und das wird wahrscheinlich auch Samurai tun, Samurai Wallet, die Android Privacy Wallet, weil die haben ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen, die haben ja einen tatsächlichen Use Case für Bitcoin Monero Atomic Swaps, weil bei den Privacy-Mechanismen in der Samurai-Wallet eben so Toxic Change entsteht, also Output in Bitcoin, den du eigentlich nicht wiederverwenden solltest, um deine Privatsphäre zu halten. Und der Ansatz ist jetzt eben, dass man diesen Toxic Change mit Monero Atomic swapped. Das heißt, der Samurai-Wallet-Nutzer hat am Ende zumindest Monero anstatt diesen Toxic Bitcoin Change, den er auch nie wieder ausgeben kann. Also sehr interessanter Ansatz und ich glaube, die werden auch von Farcaster Gebrauch machen dafür. Und für Farcaster sind jetzt eben alle Weichen gestellt. Taproot ist aktiv und Farcaster hat auch im Design als Voraussetzung, dass Bitcoin Taproot ähnliche Funktionalität hat. Deswegen, das ist jetzt eine ganz interessante Phase und für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Taproot ist jetzt seit vielleicht ein paar Wochen in Bitcoin aktiviert. Also das ist wirklich noch sehr frisch und das wird jetzt auch die nächsten Monate dauern, bis eben die Wallet-Entwickler die neuen Fähigkeiten in ihre Software tatsächlich integriert haben. Habt ihr dazu vielleicht nochmal irgendwie eine interessante Podcast-Episode zu empfehlen? Zu Taproot? Also mir fällt jetzt keine Podcast-Folge direkt ein, aber die gute Anlaufstellen, gerade im Bitcoin-Universum, finde ich immer Stefan Levera und Saifedean Ammous, wobei Saifedean Ammous eher für ökonomische Sachen, für so, wenn es sich wirklich aus der technischen Perspektive interessiert, dann würde ich eher so auf Stefan Levera oder Pierre Rochard oder so die Leute gehen. Tales from the Crypt, vielleicht noch ein ganz interessanter Podcast, den man sich mal reinziehen kann. Und die werden bestimmt eine Folge dazu haben. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten großen Themenblock, und zwar Hard Fork. Ja, auf GitHub wurde jetzt vor gut 20 Tagen eine Diskussion gestartet. Und wir haben da natürlich auch die entsprechenden Links in den Shownotes. Und zwar geht es um die Hard Fork Version 15. Beziehungsweise Monero V18. Also es ist ein bisschen verwirrend, weil die Hardfork-Version nicht genau die gleiche Software-Version ist wie das Monero-Protokoll eben. Aber wir merken uns, die Hardforks werden wir jetzt Version 15 machen und für Monero das Protokoll wahrscheinlich wäre das Version 8. Und das ist jetzt eben vorgeschlagen für relativ bald. Das heißt, innerhalb der nächsten paar Monate, weniger als im Jahr, könnten wir diese Hardfork nach diesem Proposal hier durchführen. Und da wären folgende Aspekte mit drin. Einmal würden wir die Ring-Size von 11 auf 16 anheben. Das heißt, du hast 5 Decoys mehr in der Transaktion. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, nichts im Land von Triptych oder Zarephis, aber es ist etwas. Man muss dazu sagen, Alex, Das verbessert deine Sicherheit ja nicht von 11 auf 16 um 5 Punkte. Also du hast es damit nicht verdoppelt, sondern ver2 hoch. Oder weißt du, wie ich meine? Das ist ja potenziert. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Es wäre dann nicht mehr 11 hoch 2 oder je nachdem, wie viele Transaktionen, weil du musst ja immer eine Transaktionskette anschauen, sondern es wäre dann halt 16 hoch. Die Anzahl der Hops wäre dein Anonymitätsset. Verstehst du? Ja, 16 hoch 2, oder? Für 2 Transaktionen. Genau. Und das wären dann 16 mal 16 sind 256, genau. Genau, also das wäre schon mal krass. Und wenn man das betrachtet, ne, dann unterscheidet man 121, das wäre 11 hoch 2, mit 256. Das ist schon eine Verdopplung. Also schon krass. Bei 2 Hops. Dann würden View-Tags reingenommen werden. View-Tags, so wie ich das hier von dem Vorschlagenden auf GitHub kurz mal zitieren kann, ist basically, jetzt gerade das Problem ist, in Monero wächst das Transaktionsvolumen. Das heißt, mehr Transaktionen werden auf der Blockchain getätigt und wenn ich jetzt meine Wallet synchronisiere, muss ich auch mehr Transaktionen sozusagen durchschauen, damit ich weiß, welche Transaktion für mich ist. Weil wir haben ja in Monero immer diese Problematik, dass nur der Empfänger tatsächlich eine Transaktion für sich identifizieren kann. Das heißt, der Empfänger muss halt alle Transaktionen durchgehen, um zu gucken, ist die für mich. Und wenn sie für mich ist, dann ziehe ich sie sozusagen in meine Wallet rein und kann den Output wieder ausgeben. So, und jetzt sagt der Vorschlagende hier eben, dass man diese Scanning-Size, sage ich jetzt mal, von 50-70% reduzieren könnte, indem man ein zusätzliches Byte an Output, einen sogenannten View-Tag, an die Transaktion, oder was ist das dann hier, anhängen kann. Und ich habe es jetzt nicht genau im technischen Detail verstanden, aber man kann sich das ja so vorstellen. Ich habe dann sozusagen so einen Tag, der da an der Transaktion dran hängt und lange Rede, kurzer Sinn, es erlaubt mir schneller zu sortieren, welche Transaktion für mich ist und wäre dann natürlich auch ein Improvement in der Usability. wenn die Wallet schneller synchronisieren kann. Weil ich habe es oft, ne, wenn ich Leute eine Monero-Wallet einrichten lasse, dann passiert irgendwas und die synchronisieren von vorne ab die Blockchain und beschweren sich dann, dass ihre mobilen Daten aufgefressen werden, weil dieser Sync so datenintensiv ist. Ja, eigentlich schade. Ich weiß noch, vor 2 Jahren oder so, als Triptych so gerade in aller Munde war, da haben wir immer gesagt, so ja, der Hardfork Anfang 2022, das wird der mit Triptych sein. Jetzt kommt weder Triptych noch Seraphis, aber ist vielleicht auch besser so. Zu Seraphis kommen wir später noch zu sprechen. Ja, und was aber auch in dieser Version 15 Hardfork reinkäme, wäre Bulletproofs Plus. Das ist jetzt gar nicht so neu. Vom 24. Dezember 2020 ist hier ein Artikel von Sarang Nueta auf getmonero.org. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ich lese mal kurz ein bisschen von dem Summary vor. Code is now available for Bulletproofs Plus, a zero-knowledge proving system that can be used in the Monero protocol in place of the existing Bulletproof zero-knowledge proving system. Also, ja, man kann sich ja schon vorstellen, Bulletproofs einfach ein bisschen optimiert, ein bisschen effizienter. Bulletproofs waren ja die optimierten, ja, wie gesagt, Zero-Knowledge-Proofs, die beweisen, dass der Transaktionsbetrag größer gleich null ist. Und genau, da hatten wir 2018, glaube ich, eine richtig harte Verbesserung von 13 Kilobyte ungefähr von der Transaktion auf 2 Kilobyte. Und jetzt wird das halt noch ein bisschen optimiert oder kann optimiert werden. Und das würde dann auch in der Hardfork endlich reinkommen, weil, ja, seit wann hatten wir jetzt keine Hardfork mehr? Die letzte Hardfork war Ende 2020, nee, 2019 dann. Ich würde eher auf 19 tippen. Genau, und also wir werden natürlich, wie gesagt, die Posts verlinken. Dann könnt ihr euch die ganzen Details zu der Hardfork selber nochmal durchlesen. Ich glaube, das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen, da alles technisch im Detail anzusprechen. Vor allem, weil wir noch ein anderes großes Hardfork-Thema haben. Und zwar ist das sozusagen die übernächste Hardfork, wäre ja dann eben das Upgrade auf Seraphis. Und für die Leute, die ein bisschen jetzt abwesend waren, wir hatten ja erst angepeilt, Triptych zu implementieren. Triptych sollte die Transaktionsgröße dermaßen verkleinern, dass man auch enorm große Ringe bilden könnte von über 100 oder 200 Teilnehmern. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, Triptych wird doch wahrscheinlich nicht implementiert, weil es da bestimmte Probleme mit Multisignatur gibt und das alles Feature sind eigentlich, die man bei einer Kryptowährung im Jahr 2022 erwarten will. Ja, und man will ja auch nicht einen Schritt für die Privacy nach vorne machen, aber eigentlich dann Usability zurückgehen. Und da gibt es jetzt eben den Alternativvorschlag von Co., der auch beim Monero Talk war und da von Seraphis erzählt hat eben. Also Seraphis ist ein Pendant zu Triptych. Und wird auch ähnliche Verbesserungen mit sich bringen. Also man kann ungefähr davon ausgehen, eine vierfache Verbesserung in der Skalierung von Ringgrößen und Verifikationstime, wenn die Anzahl der Decoys wächst. Das heißt, wir haben, ich glaube, das ist ein logarithmisches Wachstum dann. Und das bedeutet, ab einem bestimmten Punkt, je mehr wir dazu tun an zusätzlichen Decoys, wächst die Transaktion kaum noch in Größe, ja. Und deswegen kann man eben so viele Decoys da hinzufügen wie, was weiß ich, 256 oder 128 oder so. Und auch verbesserte Verifikationszeit mit so vielen Decoys. Der zweite Aspekt, der Seraphis mit reinbringen würde, wäre eine neue und verbesserte, ja, Schlüsselstruktur, die zum Beispiel bessere View-Keys erlaubt, also eine granularere Kontrolle über was ein View-Key tatsächlich anzeigen kann, die besser mit Offline-Transaktionen, Signaturen zusammenarbeiten würde und auch besserer Multisig-Einsatz mit sich bringt. Ja, also genau eigentlich eine Verbesserung in all den Aspekten, wo wir jetzt eine Verbesserung brauchen. Und zu guter Letzt würde Seraphis auch ein standardisiertes Adressenformat mit sich bringen. Das heißt, man hat keine Unterscheidung mehr zwischen den Main-Adressen, die mit einer 4 anfangen, und den Sub-Adressen, die mit einer 8 anfangen, sondern es gibt nur noch ein einheitliches Format, was für die User-Experience am Ende auch positiv ist. Genau, das wären so die drei großen Punkte, die Seraphis mit sich bringt. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr da ein bisschen drüber diskutieren wollt, dann let's have it. Also ich glaube, gerade der letzte Punkt, da hatten wir ja, ich meine, in der vorletzten Sendung drüber gesprochen, in der Oktober-Sendung, dass das natürlich auch ein riesiges Gefahrenpotenzial birgt, wenn die Adressen nicht mehr kompatibel zueinander sind und quasi, also das wäre dann mal ein wirklicher Hard Fork, also das könnte größere Probleme bringen, gerade wenn die alten Adressen dann auch ungültig werden in der neuen Version. Ja. Also genau. Das ist immer noch für mich so das größte Gefahrenpotenzial bei diesem kommenden Hard Fork, bei dem nächsten dann, also bei dem übernächsten. Und ich weiß nicht, wie sich das sauber lösen lassen sollte. Und ich sehe da halt echt großes Gefahrenpotenzial, weil die Adressen, die jetzt schon rumschwirren, seien es irgendwelche Spendenadressen bei irgendwelchen Webprojekten oder sonst wie, die sind halt schon in der Welt. Und wenn es da keine vernünftige Weiterleitung auf die neuen Adressen gibt, dann ist das problematisch. Genau. Also wir können uns das ja mal kurz ein bisschen ausmalen, wie diese Situation dann wäre. Also wir nehmen mal an, Monero implementiert jetzt tatsächlich Seraphis und Seraphis bringt dieses neue Adressformat mit sich. Und das bedeutet jetzt, also wir haben keine 95 Charakter langen Strings mehr, die entweder mit einer 4 oder mit einer 8 beginnen, sondern wir haben jetzt, ich erfinde was, 64 Charakter lange Zeichenfolgen, die alle mit A anfangen. Und das würde jetzt bedeuten, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Change praktisch im Protokoll greift, ab dieser Blockhöhe, werden alle Transaktionen, die sozusagen an eine Adresse, an eine nicht kompatible Adresse geschickt werden, wären dann verloren. Und auf Wallet-Ebene würde das ja dann wahrscheinlich bedeuten, dass die Wallets dir nicht mehr erlauben, an eine Legacy-Adresse, sage ich jetzt mal, Funds zu schicken. Das heißt, ich paste in meine Cake-Wallet jetzt eine Legacy-Adresse und dann sagt mir Cake-Wallet, wenn ich auf Senden drücken will, ungültige Adresse. Ja, das wäre der Effekt sozusagen davon. Und das würde bedeuten, dass Leute wie wir jetzt, die Adressen da im Cyberspace rumschwören haben, wir müssten aktiv jede Adresse anfassen, die wir ja weiterverwenden wollen und updaten zu eben einer neuen Adresse im Seraphis-Format. Und auch, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, lieber Zuhörer, in deinem Freundeskreis dir ein Adressbuch aufgebaut hast, wo all die Adressen deiner, Monero-Adressen deiner Kollegen drin sind, du müsstest die alle nochmal anschreiben und ihr müsstet nochmal Adressen austauschen sozusagen, um euch upgedatet im Adressbuch zu haben. Das wäre der Effekt von so einer Implementierung. Und natürlich auch die ganzen Börsen müssten diesen Change machen. Das heißt, die Wallet-Software, die bei den ganzen Börsen läuft, muss upgedatet werden. Die müssen ihre User informieren, dass sie praktisch nicht mehr an, ja, was weiß ich, eine Legacy-Adresse überweisen dürfen. Und das kann teilweise schon zu, wie Till gesagt hat, massiven Reibungen führen, dass eben Funds verloren gehen, User verwirrt sind von der neuen Technik und dann teilweise halt auch die Flinte ins Korn werfen, sagen, ist mir zu doof oder ja, zu all solchen Problemen kann das führen. Und was du gerade beschrieben hast, also dieses Absendeproblem ist ja das eine, ne? Also dass, wenn ich jetzt quasi eine alte Legacy-Adresse eingebe, dass dann die Wallet motzt, das ist ja noch ein Problem, da passiert ja erstmal nichts, weil keine Transaktion stattfindet. Eine andere Gefahr sehe ich aber, wenn jetzt ein User noch eine Legacy-Wallet hat und da eine Transaktion auf eine Legacy-Adresse macht und ich aber schon quasi das Upgrade gemacht habe, komme ich dann überhaupt noch an die Funds? Oder muss ich jetzt immer eine alte Legacy-Wallet parallel betreiben? Und wenn ja, was ist denn mit den Funds, die nach dem Hardfork dann noch auf die alte Adresse gehen? Kriege ich die dann noch irgendwie wieder transferiert auf die neue Adresse oder so? Ist also wirklich alles relativ blöde. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, was ja wirklich super ist, ist ja, wenn man so wie wir auch OpenAlias einsetzt. Weil dann kannst du einfach im OpenAlias in den DNS-Einstellungen die neuen Adressen eingeben und der User kann halt weiter den alten OpenAlias benutzen und weiter dorthin transferieren. Also so ein Alias ist schon was Feines. Das Problem bei diesen Aliasen ist halt, dass die auf DNS basieren und dann ist DNS sozusagen deine Schwachstelle. Wenn jemand schafft, den TXT-Record zu bearbeiten, dann ist schnell mal passiert, dass eine Adresse ausgetauscht ist und die Funds an den Angreifer gehen. Ne? Das stimmt. Das hat man in der Vergangenheit ja auch schon öfters gesehen, dass DNS eine sehr große Schwachstelle ist. Und DNS, also gerade auch so bei State-Level-Agencies, ne, die können ja auch so eine DNS-Adresse gerne mal direkt übernehmen. Ja. Also zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, Till, da liegt das Problem ja eigentlich dabei, dass der ursprüngliche Sender seine Wallet nicht abgedatet hat. Und das Problem, dass er die Wallet nicht updatet, hast du ja bei den anderen Hardforks auch. Also wenn jetzt praktisch eine übliche Hardfork wäre, die nicht das Adressformat ändert und ich nicht update und dann eine Transaktion mit meiner Legacy-Wallet mache, dann mache ich ja auch eine Transaktion sozusagen auf der Legacy-Chain, die normalerweise halt stirbt bei Monero. Und da ist ja dann der Fall, ich habe I fucked up, ja, ich habe eine Transaktion auf der Legacy-Chain gemacht und wenn ich jetzt als Idiotensender sozusagen, der diese Legacy-Transaktion gemacht hat, auch noch meine, dann update ich meine Wallet, ja, stell fest, in der neuen Wallet habe ich meine Funds ja noch, weil da bin ich ja auf einer anderen Chain und wenn ich dann die Funds bewege, muss ich mir halt im Klaren darüber sein, dass ich mein Key-Image jetzt gerade geleakt habe, das Key-Image ist auf beiden Chains sichtbar und damit habe ich mein True Spending Output in beiden Transaktionen sozusagen klar identifiziert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich komplett gleiche Ringsignaturen erstelle, ist gleich null, ja, außer ich mache das halt explizit, aber da muss man sich schon sehr gut auskennen. Und deswegen, ja, der hat dann die Fund sozusagen noch auf der neuen Chain, er muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass er jetzt dann halt gerade was nicht so Gutes für seine Privatsphäre gemacht hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man bei Monero eben keine Airdrops hat, in diesem Sinne, wenn man hardforkt, sondern man vergisst einfach die alten Coins, damit man seine Privatsphäre wahrt. Und insofern finde ich das jetzt gar nicht so das große Problem. Ich finde halt, man muss das richtig kommunizieren, ja. Und wenn man so einen harten Eingriff macht, dann muss man wirklich sehr gute Arbeit leisten, dass die meisten Leute zumindest im Monero Space darüber sich im Klaren sind, hey, da verändert sich jetzt was sehr Großes, sowas Großes, wie wir noch nie hatten, ja, weil wir hatten zwar, dass Subadressen dazugekommen sind, aber wir hatten noch nicht, dass sich die Main-Adressen sozusagen verändern und nicht mehr kompatibel sind. Und ja, ich denke, das kann man richtig und das kann man falsch machen. Da leben so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, aber ich verstehe und das zieht mich auch eher in die Richtung, dass man halt sagt, hey, egal, es wird unangenehm werden, aber das ist halt ein temporärer Pille, die wir schlucken müssen. Ja, einmal dieses Upgrade durchführen und dann sind wir in einem neuen Paradigma. Und das führt uns eigentlich auch schon zum nächsten Thema, denn dadurch, ja, dass diese Diskussion jetzt aufgemacht wurde und man sich wieder Gedanken machen kann über, hey, wie funktionieren Transaktionen eigentlich in einer Kryptowährung wie Monero? Und wenn wir das jetzt eh anfassen, diesen integralen Bestandteil, dann können wir uns ja auch nochmal wirklich von Null hinsetzen und überlegen, wie wir es eigentlich strukturieren wollen. Und genau das hat Tevador gemacht in der auf GitHub in einer Diskussion. Tevador ist vielleicht dem einen oder anderen ein Name, denn der war auch ganz entscheidend bei RandomX, hat das sogar, glaube ich, vorgeschlagen, RandomX, und da massiv mitgearbeitet und das implementiert. Und der, das haben wir auch in den Shownotes verlinkt, schlägt jetzt hier eben ein ganz anderes Paradigma vor als Adressen. Seine These ist, Adressen kommen ursprünglich von Bitcoin, von Satoshi Nakamoto, ja, von 2008, als er sich das White Paper ausgedacht hat. Und die Welt, ja, vor allem die Monero-Welt seit 2008, ich meine, damals gab es Monero noch gar nicht, aber hat sich so stark verändert. Jetzt sind wir 2021, dass Adressen eigentlich nicht mehr den Gründen entsprechen, die Satoshi Nakamoto damals sich ausgedacht hat. Weil Satoshi hat gesagt, hey, Adressen sind so ein bisschen wie eine IBAN. Ja, das ist seine Kontoverbindung. Aber so wird das in Monero nicht benutzt. Ja, Adressen in Monero sind eigentlich One-Time-Adressen. Ja, also die sollten nur einmal verwendet werden. Und gut, passiert ja auch mit den Stealth-Adressen. Auf jeden Fall beschreibt Tevador drei große Probleme, die Adressen eben haben. Das erste ist die Security. Ja, also Adressen, ich denke, viele von euch kennen es, wenn ihr oft Transaktionen macht, ich kopiere mit die ins Clipboard und kopiere die aus dem Clipboard irgendwo anders hin. Gerade bei Monero, wenn das 95 Zeichen sind, das tippt ja keiner ab. Und wenn ich das ins Clipboard kopiere, gibt es eben Malware, die im Clipboard genau nach jetzt vielleicht einer Monero-Adresse Ausschau hält und einen Regex hat auf einen 95-Character-String, der mit einer 4 oder mit einer 8 anfängt und all diese Strings durch einen anderen String ersetzt. Zum Beispiel die Monero-Adresse vom Angreifer. Und dann immer, wenn du nicht aufpasst und aus dem Clipboard deine Monero-Adresse jetzt reinkopierst, dann kopierst du sozusagen die Adresse vom Angreifer und würdest dann auch das Geld immer dahin schicken. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann Fehler machen. Ja, gerade wenn das so lange Adressen sind und man die vielleicht abtippt, dann ist das einfach schlecht, eine schlechte User Experience. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Monero-Adresse abgetippt. Und das dritte ist, ja, so eine Adresse hat keinen Kontext. Ich kann zum Beispiel keine Message da irgendwie mit reinbringen oder ja, Reason to Pay und so weiter. Und all diese Punkte will Tevador eben damit ersetzen, dass man sozusagen Payment Requests hat in Monero. Und okay, es scheint, wir haben gerade noch technische Probleme. Hört ihr mich nicht? Ich höre dich, Alex. Und der Stream läuft auch noch. Es ist nur der Till, der rausgeflogen ist. Ah, okay. Gut, dann rede ich einfach weiter und hoffe, dass Till es schafft, wieder reinzukommen. Ja. Genau, und dieser, ich hoffe, wir streamen jetzt auch weiter. Und all diese Probleme könnten eben dadurch gelöst werden, dass man Payment Requests statt Adressen hat. Und wie gesagt, das ist jetzt, der hat das schon sehr gut sich ausgedacht, wie er das implementiert. Und in dem Reddit-Post hat er auch teilweise Formeln aufgeschrieben, wie die Keys miteinander assoziiert werden für diese Payment Requests. Und das finde ich richtig spannend, muss ich sagen, weil ich genau solche Diskussionen in einer Kryptowährung haben will. Ja, so, ey, wir haben jetzt festgestellt, ja, wir möchten ein Upgrade machen und dafür müssen wir hier was Bestimmtes anfassen. Okay, lasst uns vorausschauend überlegen, was hier jetzt am meisten Sinn macht und wie wir die Steine jetzt in Position rücken können, dass sie für die nächsten 50 Jahre ein solides Fundament bilden. Und ja, finde ich echt sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich, ich bin nicht verheiratet mit dem Adressenmechanismus in Monero. Ja, ich finde es auch unpraktisch, so lange Zeichenfolgen zu haben. Und selbst mit Open Alias gibt es einige Probleme. Ja, also Open Alias ist super und es ist toll, aber es hat zum Beispiel den Nachteil, dass nicht jeder Monero-Nutzer wird die technische Fähigkeit haben, sich ein DNS oder eine Domain zu registrieren und dann einen TXT-Record zu setzen mit der OpenAlias-Standard auf seine Monero-Adresse. Das ist eine ganz große Limitation und da dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. Für den Mainstream ist das ein K.O.-Kriterium. Ja, wenn ich dem DAO, dem dümmsten anzunehmenden User, sage, jo, kauf dir eine Domain und leg dir OpenAlias an, wenn da nicht, ja, was weiß ich, ein Automatismus besteht, der wird das nicht machen. Und dann erlaubt, wie wir auch gerade schon gesagt haben, DNS generell da bestimmte Angriffe auf zum Beispiel den TXT-Record. Und all diese Probleme versucht der Tevador eben mit seinem Vorschlag für diese Payment Requests zu verbessern, die User Experience zu verbessern. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung, Till, interessieren, wenn du wieder da bist. Was hältst du denn davon, ja, dass wir komplett Adressen hinter uns lassen und zu Payment Requests übergehen? Till, du bist entmuted, aber man hört dich nicht. Hörst du ihn, Krisha? Nee. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Ja, ja, jetzt bist du wieder da. Alles klar. Also ich hatte gerade technische Schwierigkeiten, deswegen habe ich nicht alles mitbekommen. Ich hoffe, der YouTube-Stream läuft noch. Aber zum Thema, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie er sich das vorstellt, aber zum Beispiel eine Welt ohne wirklich manuelle Adresseingabe und zum Beispiel alles über QR-Codes. Und es gibt ja inzwischen auch Desktop-Apps, die quasi vom Bildschirm QR-Codes abscannen, so dass man gar keine Kamera mehr dafür braucht. Sowas zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also das wäre auch für den DAO, den du ja gerade zuletzt angesprochen hast, mit Sicherheit die einfachste Lösung, wenn er sich auf so einen QR-Code verlassen kann. Ja, also so wie der Tevador das beschreibt, wäre es letztendlich, gäbe es vier Möglichkeiten, diese Daten für den Payment Request zu transferieren. Ich lese das mal kurz vor. Erstens, scanning a QR-Code. Zweitens, clicking a URL with a custom scheme handler. Drittens, direct HTTP request. Viertens, manually copying an ASCII armored string for text-only protocols und fünf Punkte gibt's. Der fünfte wäre manually downloading a file from a website or email attachment. Und so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist es so ein bisschen wie ein abgespeckter Certificate Signing Request, wo ich praktisch so den ersten Baustein habe in einem Protokoll und also in einem kryptografischen Protokoll und ja, ich komme da mit diesem Payment Request, kommt der Empfänger sozusagen zum Sender und der Sender kann den Payment Request nehmen, dann passiert da so eine Authentifizierung und letztendlich wird die Transaktion geschickt. Also ich kann es mir irgendwie gut vorstellen, auch im kontemporären Kontext und ich finde jetzt so von den Möglichkeiten, ja, also QR-Code-Scannen, das machen wir ja jetzt eigentlich die meiste Zeit auch. Adressen sind encoded in einem QR-Code und ich hole mir halt die Adresse über den QR-Code in die Wallet rein. Und ja. Aber also das ist natürlich jetzt so aus Endbenutzersicht die bequemste Variante, aber für, ich sag mal, Börsen oder andere, die halt sehr, sehr, sehr viele Transaktionen handeln müssen, wäre natürlich irgendwas Automatisierbares wichtig. Ne? Also da finde ich so ein HTTP-Request, da ist dann halt auch wieder die Frage, wie kann man es gut absichern? Aber ja, es muss auf jeden Fall was Skriptfähiges auch noch geben. Eine Sorge, die ich noch habe bei der ganzen Sache, ist eben in Zeiten, wo Exchanges Monero delisten, wenn wir jetzt mit den Seraphis-Adressen und den Payment-Request-Adressen oder URLs das machen, dann müssen auch die Exchanges wieder viel umstellen, ja. Und dann denken die sich bestimmt, Monero, okay, ist nicht so beliebt, ist Platz 50, wir machen uns jetzt nicht die Mühe, das Update zu supporten, wir delisten Monero jetzt auch. Das Problem sehe ich genauso und da sehe ich auch schon bei dem Punkt, den wir gerade hatten, bei diesem Seraphis Hard Fork, also auch da laufen wir schon die Gefahr, dass einige Börsen sagen, ach ja komm, bevor ich da wieder einen Entwickler für 4 Wochen dran setze, kann ich es auch gleich delisten, kommt ja eh früher oder später. Also das ist auch so eine Gefahr, die ich da noch sehe. Ja, aber wenn du sagst, es kommt früher oder später, das delisten, dann tun wir uns ja auch keinen Gefallen, auf Inferior Tech sitzen zu bleiben, nur damit wir ein bisschen länger auf den Börsen gelistet werden. Also ich glaube, ja, ich sehe den Punkt und ich kann auch verstehen, dass das zu vielleicht einer Schwächung des Monero-Marktes für eine Zeit kommen wird. Aber ich glaube, langfristig müssen wir uns halt auf Technologie aufbauen und nicht auf dem auf der Gnade von irgendwelchen Exchange-Betreibern und Regulatoren. Und ich habe ein besseres Gefühl für die Zukunft, wenn wir halt so was Neues und Innovatives wie Seraphis im Einsatz haben, was langfristig halt für auch neue User nutzerfreundlicher ist und bessere Privacy bietet, ganz klar, weil ja das wird der große Kampf. Und ich bin da irgendwie... Als ich den Punkt das erste Mal gehört habe mit diesen Adressen, das war Grisha, ich glaube in der vorletzten Sendung oder so, als du den da vorgebracht hast, ich hatte mir davor noch nie drüber Gedanken gemacht und mein erster Instinkt war so, Alter, das geht doch überhaupt nicht, kannst du nicht die Adressen ändern? Und mittlerweile bin ich so auf den Punkt angekommen, dass ich mir denke, Monero ist noch so jung und so unterbewertet und keine Ahnung, jetzt gerade haben wir die Möglichkeit, solche krassen Eingriffe noch durchzuführen, wenn wir jetzt 10 Jahre in der Zukunft sind, ja, und Monero so groß ist wie Bitcoin jetzt, dann so Hardforks durchzuführen, ist halt noch viel problematischer und ich glaube, der Zahn der Zeit wird halt, ja, wie ihr sagt, eher in die Richtung gehen, dass die Exchange und das E-Delisten und dann möchte ich halt lieber Monero haben, was außerhalb von der Exchange die besten technologischen Voraussetzungen hat, um Atomic Swaps zu unterstützen, um, ja, was weiß ich, die beste User Experience nativ halt zu bieten. Ich denke, also, in Zukunft werden wir sowieso auf Haveno traden und die werden ja ganz bestimmt alles unterstützen, was Monero in Zukunft so weiterentwickelt. Davon gehe ich auch aus und ich wollte das auch gerade nicht falsch verstanden haben. Also ich bin auch dafür, das technisch Notwendige zu machen. Ich wollte halt nur auf die Gefahr hinweisen, dass das dann auch nochmal zu einer Schwächung von Monero führen kann. Solange Haveno noch nicht live und auch bekannt ist, wird das dann vielleicht dazu führen, dass einige Börsen es delisten werden. Aber das soll auf gar keinen Fall ein Argument gegen diese neuen Adressen sein oder gegen bessere Techniken und gegen bessere Privacy sein, sondern nur ein Hinweis sein. Also ich wäre vor allem jetzt mal, oder ich bin gespannt, jetzt, nachdem Tevador dieses Fass tatsächlich aufgemacht hat und auch, ich kann gar nicht sagen, wie viel Respekt ich davor habe, ja, der schreibt nicht einfach hier so einen Flame-Kommentar irgendwie auf Reddit, sondern der schreibt einen, ja, spellcheckt GitHub-Kommentar mit ja, numbered Listen, Überschriften, Bullet Points und so weiter. Also super vorbildlich. Und das ist so, ja, ich frage mich jetzt, wenn da sich mehr Leute Gedanken drüber machen, vielleicht kommen da noch ein paar richtig geile Sachen auf einmal zum Vorschein, wo man so feststellt, hey, wenn wir ja tatsächlich weggehen von Adressen oder wenn wir jetzt uns Gedanken drüber machen, wie konstruieren wir das jetzt am besten, dann gibt es Effizienzgewinne. Zum Beispiel, was ja ultra krass wäre, aber gut, das glaube ich jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel pullen kann. Ja, aktuell bei Bitcoin und Kryptowährungen, auch Monero, kannst du immer nur pushen. Es geht immer nur die Zahlung vom Sender aus. Der Sender muss aktiv was machen. Es geht aber nicht so lastschriftmäßig, dass der Empfänger pullt, ja, dass der Empfänger sich selber in Anführungszeichen die Funds von der anderen Wallet schickt. Und wenn das beispielsweise möglich wäre, ja, das ist ein ganz krasser Use Case in der traditionellen Finanzwelt, dass zum Beispiel Netflix automatisch die Subscription-Fee einziehen kannst. Alle Subscription-Modelle beruhen auf so einem Pull-Mechanismus. Und das kann Bitcoin halt einfach nicht. Zentralisiert ist es halt auch super einfach umzusetzen. Dezentral ist es schon mal ganz schwierig, aber vielleicht eben mit so Smart Contracts wäre das vielleicht schon möglich auch, nehme ich mal an. Genau, also ich sag mal, bei der klassischen Bank kannst du ja auch nachher noch hingehen und sagen, hier, das, was da Netflix abgebucht hat, das stimmt nicht, buch mal wieder zurück. Diese Möglichkeit hast du halt bei Kryptowährungen so nicht. Also das heißt, genau, wenn das nicht irgendwie noch mit so einem Smart Contract abgesichert wäre, würde ich es auch, ne, also da ist das Missbrauchspotenzial wieder sehr hoch. Ja, absolut. Aber vielleicht gibt man jemandem seinen Konto in Zugang mit bestimmten Voraussetzungen und dann ist das halt auch immer in bestimmten Zeitfenster gelockt, so wie in Escrow. So könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Das wäre ja dann sowas wie ein Smart Contract. Ja, also ich finde, Monero sollte definitiv noch smart werden. Ich weiß, da kriege ich jetzt wieder böse E-Mails, aber ich bin echt der Meinung, Monero ist noch zu dumm. Wir brauchen auch so eine Skriptsprache und ich finde auch, wir sollten Monero erweitern und als Plattform sehen. Weil das, was Monero jetzt macht, das macht es schon ziemlich gut und Monero ist für mich schon fast irgendwie am Ende seiner Entwicklung, ja. Also bezahlen, anonymes Bezahlen mit Kryptowerten auf einer Blockchain hin und her schieben. Aber andere Dienste anbinden und so, das fehlt halt noch komplett. Wobei wir ja jetzt auch, ich meine, es ist fast 2022, Tari ist ja noch in the works und Tari soll ja auch eine sehr enge Verbandlung mit Monero haben und so Digital Assets ermöglichen. Also da bin ich nach wie vor gespannt drauf, wie das wird, weil so NFTs und so weiter, also Non-Fungible Tokens, wäre ja dann auch im Monero-Ökosystem möglich, sage ich mal. Der Punkt, der mich so ein bisschen skeptisch macht bei dieser ganzen Programmability des Geldes selber, ist halt, dass alles Daten sind, die ultimativ auf der Blockchain liegen müssen. Oder sofern das Daten sind, die auf der Blockchain liegen müssen, bin ich halt skeptisch. Und ich bin da eher vom Ansatz überzeugt, keep it small, sage ich mal. Also die Base Layer sollte schon so gering wie möglich sein und halt nur das machen, was sie tun soll. Und für mich ist das bei Monero Geld, Medium of Transfer oder Medium of Exchange. Ja klar, aber mehr ist doch auch gut, oder? Wenn du nicht irgendwie Sicherheit in Kauf nehmen musst dazu. Aber ja, ja, die Frage ist ja Base Layer oder Second Layer, ne? Und da bin ich auch genau. Eher für Second Layer. Also ich meine, die Bitcoiner auch. Haben ja einen ultra validen Punkt, wenn sie sagen, Scaling auf der Base Layer funktioniert nicht. Das stimmt, ja, weil es kann ja nicht sein. Ich meine, stell dir es mal vor mit großen Zahlen. Was wäre, wenn die Monero Blockchain 50 Terabyte groß wäre? Dann kannst du ja keine Node mehr betreiben. Das ist ja wie bei Ethereum jetzt. Die haben so viel Programm da drauf, dass keiner oder vielleicht eine Handvoll Menschen eine wirklich full Ethereum-Node laufen haben. Und ich finde, da muss man sich halt an Prinzipien halten und sagen, okay, die Base Layer ist halt groß teilweise, aber soll nur so groß sein wie das, was sie tatsächlich machen soll. Und ich finde, da muss man sich halt auf eine Sache fokussieren. Man kann nicht sagen, okay, wir wollen ein Geld und das soll noch programmierbar sein. Also eigentlich wollen wir, ja, keine Ahnung, so Smart Contracts mit einem Digital Asset, so ein bisschen wie bei Ethereum. Ich weiß nicht, ob man sich da langfristig einen Gefallen damit tut, wenn dann halt wirklich die Blockchain sehr stark, sehr schnell anwächst. Also wenn ich sowas sehen will, dann definitiv auf Second Layer. Ich suche gerade mal einen Beitrag von mir raus auf Reddit, wo ich mal wegen Second Layer nachgefragt habe. Da gab es nämlich ein Projekt, das Monero, ein Second Layer auf Monero aufbauen wollte. Und der Name davon ist Paymo. Das habe ich hier schon mal erwähnt. Paymo ist ein Payment Channels von Monero. Ist eine Arbeit, so ein White Paper, das wurde vor ein bisschen mehr als einem Jahr veröffentlicht. Und angeblich wird daran gearbeitet, aber ich finde irgendwie nie irgendwelche News zu Monero und Paymo. So. Die Sache ist halt, ich meine, wir haben jetzt viel über Adressen und die Adressformate geredet. Das ist natürlich auch eine Überlegung. Aktuell ist ein Second Layer auf Monero, so wie wir sie bei Bitcoin möglich ist, nicht möglich, weil, wie Krisha vorhin gesagt hat, Monero keine Skriptsprache unterstützt. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie möglich machen, indem man jetzt, wenn man das zum Beispiel auf Payment Requests umstellt, das im Hinterkopf behält und sagt, ja, wir wollen auch einen Second Layer darauf ermöglichen. Das heißt, die Payment Requests müssen bestimmte Anforderungen erfüllen können, zum Beispiel so Time-Lock-Contracts und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, braucht man für so Time-Lock-Contracts dann doch eine Skriptsprache oder kann man das auch ohne irgendwie implementieren? Was meint ihr? Oder? Gute Frage. Also da ich davon noch nichts gehört habe, würde ich mal davon ausgehen, dass es aktuell noch nicht geht. Aber Multisig geht doch. Also zumindest die Funktionalität hätten wir schon. Ja, wobei Multisig ja auch so eine Krücke aktuell ist bei Monero, oder? Also ich meine, es wird unterstützt, aber es ist noch nicht so, wie es tatsächlich sein sollte. Nee, aber das würde auf jeden Fall schon viele Anwendungsfälle ermöglichen, weil wenn du sagst, bei Multisig hast du drei Parteien, was weiß ich, den Empfänger, den Sender und eben ein Vertrag, der festgelegt wurde von beiden und signiert wurde von beiden, dann hättest du ja quasi eine Multisig-Anwendung. Und das würde ja schon viel ermöglichen, wenn es funktioniert. Also keine Ahnung, da stecke ich technisch nicht tief genug drin, aber vom reinen Ablauf her würde ich sagen, würde Multisig schon sehr viel möglich machen. Genau, und so ist es ja auch bei Bitcoin, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie Lightning Network gelöst wird, aber der ursprüngliche Ansatz war ja so Multisig in Kombination mit Hash Time Lock Contracts praktisch, wo, wenn eine bestimmte Periode verstrichen ist, man die Transaktion halt, also entweder du kannst die Transaktion mit dem Hash-Image sozusagen auslösen oder durch den Verstreich von Zeit, und so wird dann eben, werden die Payment Channels aufgebaut. Okay, da würde ich sagen, gehen wir zum Aktuellen über. Und zwar gibt es Neues aus dem Hause der EU. Die plant nämlich ein Verbot von KYC-losen Börsen. Krisha, was tut sich denn da bei der EU? Ja, ich habe ziemlich geschockt, als ich die Nachricht gelesen habe. Aber im Endeffekt ist vielleicht doch halb so wild. Also lasst mich mal erklären. Am 1. Dezember wurde auf so einer EU-Seite ein Blogpost veröffentlicht, in dem es darum geht, die Anti-Geldwäsche-Gesetze zu erweitern. Und zwar um den Punkt, dass Kryptobörsen alle ihre Nutzer KYC'en, sobald sie zumindest einen Kryptowert von einer Börse auf eine andere transferieren oder auf eine Wallet ziehen. Und dabei ist es komplett unabhängig davon, um welchen Betrag es sich handelt. Alle Transaktionen sollen nachverfolgbar sein. Es geht um die komplette, dass man den kompletten Weg da transparent macht. Ja. Ehrlich gesagt auch nichts Neues. Ne? Das hatten wir, glaube ich, nach irgendeinem G20-Treffen gab es ja schon mal eine Erklärung, wo genau das drin stand. Das ging ja sogar noch einen Schritt weiter. Also hier soll es ja zumindest möglich sein, an private Adressen überhaupt noch zu transferieren. Die weitergehende Forderung war ja überhaupt gar nicht mehr an private Adressen, sondern nur noch an zertifizierte Trading-Plattform, ne? Also das, ob es jetzt eine Bank ist oder eine Trading-Plattform oder was auch immer, dass quasi nur noch die Zertifizierten untereinander transferieren dürfen und dass außerhalb dieser Gruppe der Zertifizierten keine Transaktionen mehr durchgeführt werden sollten. Also das war ja sogar noch dann ein Schritt drüber. Ja, stimmt. Allerdings trotzdem sehr beunruhigend, vor allen Dingen zweimal dürft ihr raten, welche Gründe genannt werden für dieses Vorgehen. Terrorismus und Kinderpornografie? Terrorismus und Criminal Purposes. Ja. Das gute alte Spiel, ja. Unlawful Gains or Financed Terrorist Activity. Und es besagt auch, dass anscheinend Kryptowährungen immer mehr und mehr für illegale Zwecke eingesetzt werden. Also, dass die Kriminalität in dem Bereich steigen würde. Ich habe da allerdings ganz andere Infos, ja, soweit ich weiß, ist der Trend eher, dass das sinkt, ne? Aber gut. Also ich kenne da gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, ich kenne nur die Behauptung, ne, also die Krypto-Befürworter sagen, stimmt alles gar nicht und außerdem könnt ihr das gar nicht wissen, weil alles anonym und pseudonym. Und die anderen sagen, doch, wissen wir, weil wir ermitteln ja im Datennetz und alles ganz schlimm und da ist ja nur noch alles Bitcoin und Monero. Ja, also ich habe die Daten tatsächlich von, ich glaube, entweder CipherTrace oder Chainalysis, einer von denen hatten die das mal veröffentlicht, Daten bis 2020, da sieht man echt, dass 2017 so der Höchstpunkt war irgendwie und dann ist es, sind die kriminellen Aktivitäten stark abfallend. Aber ich meine, selbst Chainalysis und CipherTrace, die haben ja auch beide, also die profitieren ja davon, wenn es Krypto weiter gibt, also sind sie ja eher an an Whitewashing interessiert, weil wenn die Staaten jetzt Kryptowährung komplett verbieten würden, gäbe es auch den Bedarf nach diesen Firmen nicht mehr. Also auch da ist ja ein gewisses Eigeninteresse gegeben. Absolut. Ja. Bringt uns vielleicht auch gleich zum nächsten Thema, denn Chainalysis hat einen neuen Blog-Eintrag veröffentlicht. Am 10. Dezember 2021 und zwar verkünden sie, dass sie jetzt auch Lightning-Netzwerk supporten. Also das muss man sich natürlich klar machen, wenn Chainalysis sagt, sie supporten Lightning-Network, dann bieten sie jetzt ihren Kunden auch eine sogenannte KYT-API-Schnittstelle an. Das heißt also eine Know Your Transaction und ermöglichen also auch die Bestimmung von Risikoprofilen für Zahlungen aus dem Lightning-Network. Ich meine, das funktioniert ja genauso wie bei Bitcoin. Das heißt, jede Transaktion kriegt einfach ein bestimmtes Risikoprofil von 0-100% und je nachdem, wie hoch die Prozentzahl ist, dass es eine schlimme Transaktion ist sozusagen, das zeigt dann die API an und Börsen können dann zum Beispiel sagen, hey, wenn du eine Zahlung tätigst mit einer Transaktion, die über einem bestimmten Risikoprofil liegt, dann musst du das erklären und bei uns gehen halt deine Accounts, deine Funds werden eingefroren. Viele Sachen oder viele Dienste im Lightning Network sind ja auch noch custodial und das finde ich eine erschreckende Nachricht. Ja, also weil das Lightning Network gerade von Bitcoin Maxis wird ja oft als die Privacy-Lösung auch angepriesen, dass man sagt, ja, Transaktionen im Lightning Network sind onion-routed und bieten eine relativ gute Privatsphäre. Sie sind off-chain, das heißt, man kann nicht genau feststellen, welche Transaktionen alles stattfinden, während ein Kanal geöffnet ist. Aber solche Nachrichten jetzt aus dem Hause Chainalysis lassen eben vermuten, dass die da schon relativ gut aufgestellt sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die viele Lightning Nodes betreiben, und auch die Lightning Nodes von, regulierten US-Diensten teilweise angezapft haben für Informationen und dann eben schon in der Lage sind, viel Traffic im Lightning Network zu überwachen und eben Risikoprofile dementsprechend zuzuordnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass, ich weiß nicht, ob es Chainalysis war oder CipherTrace, aber die haben ja auch gesagt, sie können Monero-Transaktionen tracken und sind den Beweis bis heute schuldig geblieben. Und ich weiß nicht, inwieweit das mit Lightning jetzt auch wieder so eine Verlautbarung ist, wo nichts hintersteckt oder ob da was hintersteckt, keine Ahnung. Ja, absolut, sehr guter Punkt. Man muss dazu sagen, Chainalysis hat, ich glaube, vor einem Jahr oder so einen Contract mit der IRS gewonnen, über eine halbe Million, glaube ich, um eben Lightning- und Monero-Zahlungen zu überwachen. Monero hat Chainalysis noch nichts angekündigt. Das war ja war CipherTrace, die da gemeint hatten, sie hätten dieses Tool, was sie aber bis jetzt offenbar noch nicht eingesetzt haben oder noch nicht gut genug ist, um es tatsächlich einzusetzen, weil wir eben noch keine Rückverfolgung von Monero-Transaktionen jetzt öffentlich gesehen haben. Hier bei Lightning, wenn die sagen, sie supporten es jetzt, würde ich schon davon ausgehen, dass jetzt halt dein Software-Update gekommen ist und wenn du die Chainalysis API benutzt, dann hast du jetzt halt ein zusätzliches Feature, wo du auch eben Lightning-Zahlungen reinwerfen kannst und die ermitteln dir ein bestimmtes Risikoprofil. Also ich glaube schon, oder es hört sich zumindest jetzt für mich so an und ich bin da ein Laie, ich habe Chainalysis noch nie benutzt, dass das ab jetzt verfügbar ist. So liest sich das zumindest. Also ich habe es mir jetzt noch nicht so im Detail durchgelesen, aber wenn es so ist, dann okay, dann scheint es ja so zu sein, als könnten sie da tatsächlich schon ein Produkt anbieten. Genau, also abschließend vielleicht nur noch positiv zu erwähnen, dass Monero in diesem Blog-Eintrag nicht angesprochen wird und man deswegen, oder ich würde jetzt davon ausgehen, in Abwesenheit von anderen Indizien, dass Chainalysis in die Richtung auch noch nichts hat. Und gut. Wisst ihr, wer jetzt aber was hat? Signal hat jetzt Mobile Coin als Payment Coin in ihrer App integriert. Zumindest, wenn ich Signal bei mir aufmache und in die Einstellungen schaue, gibt es die Beta-Phase zu mobilen Payments. Und ich habe neulich einen Twitter-Post gemacht und meine Community gefragt, so, nennt mir mal überhaupt Gründe, warum Mobile Coin sich mehr eignet als Monero. Tatsächlich hat niemand einen validen Grund nennen können, außer dass alle irgendwie mir zugestimmt haben und gesagt haben, Monero wäre viel schlauer gewesen. Was kann man dazu sagen? Mobile Coin ist von dem Signal Founder entwickelt worden und kam 2017, glaube ich, raus, ging live mit einem fetten Pre-Mine. Und ja, im Grunde genommen ist es halt ein Monero-Fork. Und sie haben damals behauptet, es sei kein Monero-Fork, aber alle wissen, es ist ein Monero-Fork. Ja. Monero einmal genommen und schlechter gemacht, um es dann zu implementieren. Money rules the world. Oder wie sagt man so schön? Aber gab es als nicht noch als Antwort auf deinen Twitter-Post da den Hinweis auf Molly, also ein Signal-Fork mit Monero-Integration? Ja, genau. Allerdings ist das ein Android-Only-Client, soweit ich weiß. Und ich weiß auch gar nicht, ob der schon fertig entwickelt ist oder ob das irgendwie nur gerade noch in der Entwicklung ist. Weil ich kein Android-Handy habe, habe ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht sehen wir ja auch mal den Signal Fork Session, der vielleicht dann mal Monero implementiert. Das fände ich ziemlich cool, weil Session ist mittlerweile auch recht beliebt als Messenger, weil man keine Handynummer angeben muss, sondern einfach nur eine Monero-Adresse kriegt, ja. Ich bin hier gerade auf der FAQ-Seite bei Signal und neben einer Netzwerkgebühr gibt es auch eine Münzsäuberungsgebühr. Das finde ich süß, das Wort. Einmal ja, die digitalen Münzen polieren einfach, damit die in der App auch glänzen. Schön blinken. Genau. Die Elfen müssen bezahlt werden dafür. Ja, dann sind wir eigentlich soweit am Ende. Einen Hinweis, oder bitte? Alex, ich will noch zwei coole Sachen erzählen. Und zwar einmal haben wir eine geile Community. Wir haben heute einen unbekannten Betrag an Spenden erhalten. Insgesamt 4 Spenden. Und ja, ich sag mal so, wir können uns auf jeden Fall einen guten Kasten Bier davon gönnen. Das freut mich natürlich und den Till und den Alex uns sehr. Und die zweite Sache ist, was wir eigentlich gar nicht erwähnt haben, Alex, wir haben uns nach 4 Jahren Monero Mumble jetzt zum ersten Mal in Real Life gesehen, neulich, ne? Tatsächlich. Also Grisha und ich, wir haben uns in Real Life gesehen. Ja, und Till haben wir bisher noch nicht gesehen, aber irgendwann sollten wir doch mal so ein Real Life Monero Mumble aufnehmen, oder? Auf jeden Fall. Und dann mit das planen wir, also was ist denn, das ist ja wahrscheinlich off-topic, aber vielleicht gibt es ja bald eine neue Eröffnung in Offenburg, wo man sich mal treffen könnte. Nicht zu viel spoilern, Till, bitte. Okay. Ja, dann habe ich als abschließende Empfehlung eigentlich nur noch 2 Folgen von Monero Talk, die ich dem Zuhörer ans Herz legen will. Die erste ist mit Co. Co ist der Erfinder von Zerefis und hat im Monero Talk eben über Zerefis gesprochen. War ja auch in der heutigen Folge bei uns sehr starkes Thema. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Und die zweite Folge vom Monero Talk ist mit mir. Ich war vor ein paar Wochen bei Douglas in der Sendung und habe ja zu Monero ein bisschen erzählt, was ich so denke. Habe natürlich auch Werbung für den Podcast gemacht. Und genau, das könnt ihr euch auch anhören. Ist natürlich beides auf Englisch. Dann bleibt nichts anderes übrig, als die nächste Folge zu teasern. Weiß denn jemand, wann das voraussichtlich sein wird? 9. Januar. Okay, super. Also die erste Folge im Jahr 2022 dann. Hoffentlich ein aufregendes Jahr für Monero und bis dahin wünsche ich schöne Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Das wünsche ich euch auch, einen schönen Restsonntag, schöne Feiertage und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ja, wir hören uns im nächsten Jahr wieder und feiern dann 4 Jahre Monero Mumble. Wuhu! Tschüss! Ciao. Tschüss!